Nachruf auf einen Spion von Eric Ambler. Hörspiel in drei Teilen von Walter Adler. Teil 2. Das Gute und das Böse. Auf meinem Zimmer brachte ich diesen Nachmittag damit zu, mir einzureden, dass es das Beste wäre, aus dem Hotel de la Réserve abzuhauen, mich quer durch das Land nach Marseille durchzuschlagen und als Matrose auf einem Frachtdampfer mit Kurs nach dem Orient anzuheuern. Wie heißt du? Barashi! Josef! Alter! 32! Was vorher gemacht? Lehrer für Deutsch, Englisch und Italienisch an einer Privatschule in Paris. Ah! Pass! Bitte! Deinen Pass! Ich brauche deinen Pass, Professor! Das würde das Problem werden. Ich hatte keinen. Jedenfalls keinen gültigen. Ich lag auf dem Bett, rauchte eine Zigarette und überdachte meine Lage. Ohne Pass hatte mich Begehr in der Hand. Ich bin von der Sûreté Générale und dem Nachrichtendienst der Kriegsmarine zugeteilt. Die können ganz offen mit mir sprechen. Michel Begehr. Groß, fett, schwitzend, mit dünner, heiserer Stimme. Wir haben aus Versehen Ihre Kamera mit der des Spions vertauscht. Danach haben Sie Ihre dämlichen Eidechsen fotografiert und den Film zum Entwickeln gebracht. Der Drogist hat die Aufnahmen gesehen und wie auch der Dümmste merken muss, sofort erkannt, um was es sich handelt. Die neuen Befestigungsanlagen vor dem Kriegsmarinehafen in Toulon. Solange wir nicht wissen, wer die Aufnahmen gemacht hat, wird sich der Kommissär an Sie halten, Walter Sie. Eines war klar. Ich durfte Begehr nicht wissen lassen, dass ich die zweite Kamera eingebüßt hatte. Der Kommissär brauchte einen Schuldigen. Und ohne die Kamera als Beweisstück hatte ich keine Aussicht, einen Untersuchungsrichter von meiner Unschuld zu überzeugen. Mein lieber Walter Sie, wie Sie gewiss einsehen, kommt es natürlich nicht in Frage, dass wir das ganze Hotel samt Hotelpersonal verhaften und das Gepäck durchsuchen. Die Erkundigungen müssen von jemandem eingezogen werden, dessen Anwesenheit keinen Verdacht erregt. Ich musste etwas riskieren. Ich musste unbedingt mit Bestimmtheit wissen, dass Schimmler die beiden Apparate hatte. Ich muss es kühl und klug anfangen. Die beiden Wörter machten mir Mut. Kühl und klug. Nur nicht den Kopf verlieren. Ich hatte geglaubt, die Terrasse leer zu finden. Doch sie war nicht leer. In einem Liegestuhl, eine Pfeife im Mund und ein Buch in der Hand saß Emil Schimmler. Ich rückte einen Korbsessel in den Schatten und setzte mich hin. Dort saß der Mann, der sich als Paul Heinberger ausgab und den ich in der Nacht zuvor bei einem konspirativen Gespräch mit Köche, dem Geschäftsführer des Hotels, belauscht hatte. Ich beugte ein wenig den Kopf zur Seite und konnte den Titel des Buches sehen, das er las. Nietzsches Geburt der Tragödie. Nietzsche ist wohl nicht so der richtige Gesellschafter an einem heißen Nachmittag. Langsam drehte er den Kopf und musterte mich. In seinen blauen Augen lag Misstrauen. Ich sah, wie sich die Muskeln an seinem Unterkiefer strafften. Da haben Sie wahrscheinlich recht. Aber ich habe keine Geselligkeit gesucht. Liest man heutzutage Nietzsche? Das war eine alberne Frage. Warum nicht? Ich schwätzte weiter drauf los. Ach, ich weiß nicht. Ich dachte, Nietzsche ist aus der Mode. Wissen Sie eigentlich, wovon Sie reden? Offen gestanden, nein. Ich wollte mich bloß unterhalten. Einen Augenblick starrte er mich an. Dann lösten sich seine schmalen Lippen zu einem Lächeln. Lächelte er mich an oder lachte er mich aus? Ich lächelte zurück. Ich habe Sie noch gar nicht baden sehen. Ich bade nicht. Aber ich spiele eine Partie Billard mit Ihnen. Der Billardtisch stand in der hinteren Ecke des Salons. Innerhalb von 10 Minuten hatte er mich mühelos geschlagen. Möchten Sie Revanche? Ich empfand den Wunsch, freundlich zu ihm zu sein und hatte beinahe vergessen, dass dieser Mann mein Verdächtiger Nummer 1 auf der Liste war. Ich sollte bald daran erinnert werden. Sie hatten Ärger mit der Polizei? Guter Stoß. Ja, mit meinem Pass ist ein Irrtum unterlaufen. Sie sind Jugoslawe, nicht wahr? Ungar. Vertrag von Trianon. Ja. Sie sind dran. Man trifft Deutsche heutzutage nicht oft auf Urlaub im Ausland. Ausgezeichnet. Sie machen sich. Was sagen Sie? Ich sagte, man trifft Deutsche heutzutage nicht oft auf Urlaub im Ausland. So? Ich bin aus Basel. Das war eine Lüge. In meiner Aufregung stieß ich meinen Ball ins Loch, ohne einen anderen anzustoßen. Pech für Sie, Glück für mich. Wo ist die Kreide? Kennen Sie Deutschland gut, Herr Badassi? Ich bin nie dort gewesen. Fahren Sie mal hin. Nette Menschen. Ihr Deutsch ist sehr gut, Herr Badassi. An der Universität in Budapest sprachen wir meistens Deutsch. Was wollte dieser Mann aus mir herauslocken? Und wie passte das zusammen? Spionage und Nietzsche? Wollen wir aufhören? Nein. Mir war nur gerade etwas eingefallen, was ich vergessen hatte. Hoffentlich nichts Wichtiges. Nein, nichts Wichtiges. Doch, es war wichtig. Ich wollte Béguin anrufen und mich auf Gnade und Ungnade ausliefern. Sie haben was gemacht? Ich habe den Fotoapparat auf einen Stuhl gelegt. In der Diele. Ich wollte dem Spion eine Falle stellen. Ja und? Die Kamera ist weg. Wer hat sie? Das weiß ich nicht. Man hat mir die Tür vor der Nase zugeschlagen. Ich glaube aber, dass es Schindler war. Sie müssen sein Zimmer durchsuchen, wie Sie mein Zimmer durchsucht haben. Beweise, Vater, Sie, beweise! Haben Sie einen Fotoapparat? Bitte, Herr Badassi, dieses dumme Spiel interessiert mich. Es ist wie eine Droge, es enthebt an der Notwendigkeit des Denkens. Ob ich einen Fotoapparat habe? Ich habe keinen Fotoapparat. Und jetzt bitte Ruhe für diesen Stoß. Sehen Sie, ich will die Bande dort treffen, den weißen Streifen. Wieder die Bande treffen und den Roten in das höchste Loch kriegen. Entschuldigung. In seinen Augen lag ein spöttischer Schimmer. Und ich glaubte, den Grund dafür zu kennen. Großartig. Ich drehte mich um. Großartig. Es war Köche. Aber es ist kein Krieg. Die beiden tauschten einen bedeutungsvollen Blick. Was hatte Schimmler mit dieser pompösen Anspielung auf Krieg gemeint? Im russischen Billard ist Herr Heinberg Ihr Experte. Die beiden warteten ganz offensichtlich ungeduldig darauf, dass ich ging. Das habe ich auch schon gemerkt, dass Herr Heinberger Experte ist. Entschuldigen Sie mich, bitte. Sie standen da und sahen mir nach. Es war klar, dass Sie kein Wort sprechen würden, bis ich wirklich außer Hörweite war. Als ich durch die Diele kam, ging das Ehepaar Clendon Hartley gerade die Treppe hinauf. Ich murmelte einen Gruß, aber keiner von beiden erwiderte ihn. Eisiges Schweigen. Ich sah noch, dass die Frau des Majors ein Taschentuch vors Gesicht hielt. Weinte Mrs. Clendon Hartley? Impossible. Engländerinnen ihres Schlages konnten das doch gar nicht. Wahrscheinlich war ihr etwas ins Auge geflogen. Nun, Badassi, haben Sie die Unterlagen über die Apparate? Ich habe meine Zeit nicht gestohlen. Die Fotoapparate, bitte. Ich begann, ihm das Verzeichnis langsam durchzusagen, damit er mitschreiben könnte. Herr und Frau Vogel, Vogtländer Box. Monsieur Duclos, Plattenkamera. Mr. und Miss Galton, Kodak Retina. Monsieur Roux und Mademoiselle Martin, Box. Monsieur und Madame Köche, Filmkamera Pathé. Schneller bitte, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit, das Gespräch ist teuer. Dabei war ich es, der das Gespräch bezahlte. Herr Schimmler, Major und Mrs. Clinton Hartley, keine. Sonst noch was? Ich zögerte. Jetzt war der Augenblick. Badassi, töten Sie nicht! Haben Sie doch noch was zu melden? Nein. Mit einem Herzen so schwer wie Blei ging ich zum Hotel zurück. Ich war ein Narr. Ein schwacher, feiger Narr. Zurück im Hotel machte ich eine empörende Entdeckung. Mein Zimmer und meine Sachen waren durchsucht worden. Es gab gar keinen Zweifel. Wahrscheinlich hätte ich nichts gemerkt, gäbe es da nicht eine kleine Marotte. Ich drücke immer nur ein Schloss an meinem Koffer zu. Jetzt waren beide zugedrückt. Alles lag an seinem Platz. Bis auf mein einziges Taschentuch mit einer roten Kante. Es hatte zu unterst im Stapel gelegen. Jetzt lag es zu oberst. Und die beiden noch nicht entwickelten Filme mit den Aufnahmen aus Nizza, die ich ganz unten in meinem Koffer hatte, waren auch weg. Der Spion wollte ganz sicher gehen. Eine ergötzliche halbe Minute lang malte ich mir aus, wie ich den Spion auf frischer Tat ertappt hätte. Bitte nicht schlag. Los, steh auf, du Schwein! Steh auf! Monsieur Berger, ich übergebe Ihnen den wirklichen Spion. Gehört. Haben Sie es gehört? Sie suchen sie schon überall. Er hat es noch nicht gehört. Die Yacht, die heute Morgen angekommen ist, ist eine italienische. Wir waren heute Nachmittag am Strand. Die Schweizer waren da, das französische Liebespaar, der alte Knabe mit dem weißen Bart. Später kam noch der Major mit seiner Frau dazu. Der Major und seine Frau saßen gleich rechts von uns. Rechts? Das ist noch wichtig. Ja. Plötzlich sagt Mrs. Schweizer was zu Mr. Schweizer. Schau mal, Walter. Da, auf dem Schiff. Sie lassen ein Boot hinunter. Die Gangway runter, hopste ein dicklicher Mann mit Segelmütze und weißen Leinen. Sie rudern direkt auf uns zu. Auf einmal fangen die beiden Engländer an zu reden. Aber sie sprechen nicht Englisch. Der Schweizer Herr hat uns hinterher gesagt, es ist Italienisch gewesen. Und Mrs. Clendon Hartley redet am meisten. Genau. Sie ist comunque privato dell'eredità. Tu sei fatto incastrare. Nessuno ti ha costretto ad accettare la proposta. E avresti potuto chiedere scusa a tuo padre. Ma naturalmente eri troppo orgoglioso per farlo. Plötzlich bricht sie in eine Art Kriegsgeheul aus und rennt zum Wasser runter. Battista! Battista! Maria! Dann hat er die Arme um sie geschlungen und sie zwei- oder dreimal geküsst. Zwei- oder dreimal. Also ich würde allerdings keinen Wert darauf legen, von diesem Mann geküsst zu werden. Das ist ja jetzt... Gut, seine Haare waren so kurz, dass sein Kopf aussah wie ein... graues Ei. Ja, genau. Wie ein Ei. Außerdem hat er ein Doppelkinn. Und wenn ich etwas nicht ausstehen kann, dann sind es Männer mit Doppelkinn. Maria, ho comprato il motoscafo. Che ne pensi? Ti piace? Bellissimo. Meraviglioso, Battista. La finestra è la sua, a sinistra. Tutto a sinistra. Quella è la nostra stanza. Als die zweite Runde Umarmung losging, stand der Major ganz langsam von seinem Stuhl auf und ging zu ihnen hin. Tutto mio, da quando il vecchio crepato mi appartiene tutto. La villa, la banca e il patrimonio. Tu hai rovinato la vita di tua sorella, Battista. E per giunta anche la mia. Signor Doppelkind quasselte wild drauf los und fuchtelte den Major mit der Hand vom Gesicht rum. Ja? Der Major, er war... Kreideweiß geworden. Avresti dovuto vedere la tua faccia allora, cognato, quando il vecchio ti ha sbattuto fuori. Uno spettacolo! Genau, und im nächsten Moment ballte der Major die Faust, holte aus... Und dann schlug der Major zu und traf Signor Doppelkind mitten in die Brust. Schweig! Bastard! Schweig! I'll kill you, you bastard! Bruto! Nicht doch! Major! Jetzt beruhigen Sie sich doch wieder in Gottes Namen! It's enough now! Cool it, man! Come on! I'm so sorry for that. My husband is a mad wolf. Excuse me, please. Ti faccio tagliare i coglioni! Ti faccio rompere le braccia, stronzo! Und dann hat sich Signor Doppelkinn mit nassen Hosen ins Boot gesetzt und ist abgezogen. Der Major und seine Frau haben von einer Sekunde zur anderen kein Wort mehr gesagt und sind hochnäsig wie immer nach oben gegangen. Um welche Zeit ist das gewesen? Das war 3:30, glaube ich. Schade, dass Sie nicht dabei gewesen sind. Sie hätten uns nämlich erzählen können, um was es ging. Ich wusste nicht recht, was ich sagen sollte. Die Yacht ist wieder weg. Ja. Ungefähr vor einer Stunde ist sie wieder abgesegelt. In diesem Augenblick kamen die Vogels die Treppe herunter. An unserem Tisch machten sie Halt. Eine unglückselige Angelegenheit. Mrs. Clendon Hartley hat meiner Frau erzählt, dass der Major im Krieg verwundet wurde und seitdem nicht mehr ganz richtig im Kopf ist. Der Mann von der Yacht wollte nur Wein kaufen und bei Köche etwas Eis ausleihen. Man darf dem Major nicht verübeln, was er tut. Sie gingen weiter. What did he say? He said that according to Mrs. Clendon Hartley, the Major was badly wounded in the war. And that he's not quite right in the head. Einen Augenblick war Ruhe. Dann sagte Mary Skelton, ohne einen von uns beiden direkt anzusprechen: Wissen Sie, ich glaube nicht, dass das stimmt. Als ich hinaufging, sah ich, wie Duclos aufgeregt mit Köche sprach und einen gefährlichen Kinnhaken demonstrierte. Das Ehepaar Clendon Hartley kam zum Abendessen nicht herunter. Mrs. Clendon Hartley war also Italienerin. Das erklärte, warum sie nicht sprach und warum sie es, wie der Major sagte, ein bisschen mit der Religion hatte. Und es erklärte, warum der Major das Wort aperitivo in der italienischen Form gebraucht hatte. Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, Damen und Herren, im Garten unter den Bäumen ist ein Ping-Pong-Tisch aufgebaut. Zu Ihrer aller Zerstreuung und Unterhaltung. Vielleicht können wir ein kleines Turnier organisieren. Das erste Spiel hatte Warren Skelton gegen Rue gewonnen. Die Revanche hatte der junge Amerikaner mit Absicht verloren. Warren kann vollkommen überzeugend verlieren, wenn er will. Ich habe wirklich Angst, dass ihm die Augen aus dem Kopf quellen, wenn ich noch weiter mit ihm spiele. Man hätte doch nicht gedacht, dass in diesem alten Offizier so viel Leidenschaft steckt. So viel Liebe zu dieser Italienerin, seiner Frau. Aber so sind sie, die Engländer. An der Oberfläche kalt und dienstlich, aber darunter, wer weiß, was da für Feuer schwebt. Monsieur Duclos strich sich den Bart. Es war ein prachtvoller Schlag. Direkt aufs Kinn. Der Italiener fiel wie ein Stein. Ich hörte, es war ein Schlag in den Bauch. Und aufs Kinn auch, Monsieur. Aufs Kinn auch. Zwei großartige Schläge. Es ist überhaupt kein Schlag gewesen. Der englische Major hat Jiu-Jitsu angewendet. Ich kenne mich selber aus mit dem Griff. Ein Schlag aufs Kinn, ganz bestimmt. Passe Sie mal auf. Er packte mich am linken Handgelenk und zog. Instinktiv fuhr ich zurück. Im nächsten Augenblick merkte ich, dass ich fiel. Ru packte meinen anderen Arm und hielt mich aufrecht. Es lag erstaunliche Kraft in seinem Griff. Sehen Sie, es ist Jiu-Jitsu gewesen. Ein einfacher Griff. Ich hätte es mit dem Herrn hier genauso machen können wie der englische Major mit dem Mann von der Yacht. Duclos richtete sich auf und machte eine knappe Verbeugung. Eine interessante Vorführung, Monsieur. Aber unnötig. Ich sehe noch tadellos. Es ist ein Schlag aufs Kinn gewesen. Er machte noch eine Verbeugung und entfernte sich. Alter Captain, weil wir so tun, als merkten wir nichts, wenn er mogelt, bildet er sich ein, wir sehen nichts. Ich lächelte neutral. Odette Martin begann sein Verhalten zu loben. Die Skeltons hatten angefangen, Tischtennis zu spielen. Ich schlenderte zur unteren Terrasse hinunter. Guten Abend, Herr Verdassi. Guten Abend, Herr Heinberger. Haben Sie von dem Zwischenfall am Strand gehört? Ja. Der Major soll geistig nicht ganz in Ordnung sein. Glauben Sie, das stimmt? Physische Gewalt ist etwas Sonderbares. Ich habe einmal mit einem bengalischen Kommunisten darüber gesprochen. Es kann sein, meinte er, dass ein Hindu mit Hass im Herzen und einem Revolver im Gewand losgeht, um den örtlichen Repräsentanten seiner Zwingherren zu ermorden. Aber Auge in Auge mit seinem Opfer zögert der Inder. Er sieht nicht den verhassten Feind, sondern einen Menschen. Seine Entschlossenheit gerät ins Wanken. Und im nächsten Augenblick wird er selber von den Wachmannschaften niedergeschossen. Ich habe ein paar eilige Briefe zu schreiben. Sie entschuldigen mich. Er ging. Er sieht nicht den verhassten Feind, er sieht den Menschen. Das war aber noch nicht alles. Im nächsten Augenblick wird er selber von den Wachmannschaften niedergeschossen. Damit war alles gesagt. Hab Angst und du wirst niedergemetzelt. Man wurde in jedem Falle niedergemetzelt. Das Gute triumphierte nicht. Das Böse triumphierte nicht. Beide hoben einander auf, vernichteten einander und schufen von Neuem Böses und Gutes und so weiter. Auf meinem Weg hinauf begegnete ich Frau Köche, die einen Stapel Wäsche auf dem Arm trug. Guten Abend, Madame Köche. Guten Abend, Monsieur. Haben Sie meinen Mann gesehen? Nein? Er ist bestimmt unten und spielt Ping-Pong. Es gibt Schlaue, die sich das Leben angenehm machen und Dumme, die hinter den Kulissen schuften. Aber irgendjemand muss ja die Arbeit machen. Im Reserve ist das den Frauen überlassen. Marie! Marie! Auf der oberen Terrasse saß Duclos mit einem Glas Pernod und einer Zigarre. Guten Abend, Monsieur. Ich muss mich entschuldigen, dass ich vorhin so plötzlich weggelaufen bin. Aber es war mir unmöglich, da zu bleiben und mich beleidigen zu lassen. Ich habe volles Verständnis dafür, Monsieur. Trotz meines Alters wäre ich auf Ruhe losgegangen, wenn mich nicht eines abgehalten hätte, dass Damen anwesend waren. Sie haben sich so ehrenhaft benommen, wie es nun wirklich war. Unter solchen Umständen ist es für einen Ehrenmann schwer, seinen Zorn zu bändigen. Als Student habe ich einmal ein Duell gehabt. Der Mann hat an meinem Wort gezweifelt. Ich bin auf ihn losgegangen. Er hat mich gefordert. Wir haben uns geschlagen. Freunde hatten alles arrangiert. Ja. Und heute hat er eine Fabrik neben meiner. Er hat 500, ich habe 750 Arbeiter. Er macht Maschinen, ich mache Kartonagen. Hatte der Major nicht gesagt, Duclos habe eine Konservenfabrik? Das hatte ich wohl falsch verstanden. Großartig. Diese Mengen. Gewaltig. Er warf den Kopf zurück und blickte zum Himmel. Naja, ich bin sehr empfänglich für Schönheit. Monsieur, es ist jetzt 22:30. Ich bin alt. Unsere Unterhaltung war mir ein Vergnügen. Und jetzt will ich mich mit Ihrer Erlaubnis zu Bett begeben. Good night, Monsieur. Er verbeugte sich, gab mir die Hand, steckte seinen Kneifer in die Tasche und ging etwas unsicher ins Haus. Erst da kam mir der Verdacht, vielleicht habe Duclos an diesem Abend mehr als nur einen Pernod gehabt. Ich ging zurück in den Garten, um mich nach den Amerikanern umzusehen. Der Ping-Pong-Tisch war verlassen. Die Schläger lagen gekreuzt da und zwischen den Griffen ein Ball mit einer Delle. Im nächsten Augenblick traf der Schlag meinen Hinterkopf. Das nächste, was ich einigermaßen klar begriff, war, dass ich halb auf dem Weg, halb neben dem Weg mit dem Gesicht nach unten lag und dass irgendetwas meine Schultern mit beträchtlicher Gewalt zu Boden gedrückt hielt. Ich hörte, wie jemand heftig atmete und fühlte Hände, die in meinen Taschen herumwühlten. Der Druck auf meine Schultern lockerte sich plötzlich. Ein Schuh knirschte auf dem Weg. Dann war wieder alles still. Meine Brieftasche lag offen auf dem Boden. Da waren Geld und Papiere. Nichts fehlte. Ich neige nicht zu Tränen. Ich hatte seit 15 Jahren nicht mehr geweint. Wenn der Wille Alas oder wer sonst immer dafür zuständig ist, gebietet, dass ich die nächsten Jahre meines Lebens in einem jugoslawischen Gefängnis verschmachte. Und so kann ich nichts dagegen tun. Und am Sonntag nach Paris zurückfahren kann ich auch nicht. Werde ich eben Straßen über die Dinarischen Alpen bauen. Ich muss unbedingt Degas sagen, dass Mrs. Glendon Hartley Italienerin ist. Heute weiß ich, dass ich in jener Nacht jeden Maßstab verloren hatte. Hinterher ist es immer leicht, das einzusehen. Bemerkenswert bleibt immerhin, dass ich während des nun folgenden Tages nicht den Verstand verlor. Es war, gelinde gesagt, ein wunderlicher Tag. Haben Sie schon gehört, dass der englische Major und seine Frau abreisen? Ist das Beste, glaube ich. Wäre sonst peinlich nach der Szene gestern. Sehen wir Sie heute Vormittag am Strand? Er zwinkerte. Die amerikanische Miss ist schon unten. Mr. Rocci! Überall nach Ihnen gesucht, Rocci. Wenn Sie im Augenblick nichts Besonderes vorhaben, hätte ich Sie gern unter vier Augen gesprochen. Ich muss bekennen, dass mir, so unsinnig die Vorstellung auch offensichtlich war, zunächst der Gedanke kam, der Major wolle gestehen, dass er ein Spion sei. Sie haben wahrscheinlich gehört, was gestern passiert ist. Leider die Beherrschung verloren. Verdammt unangenehm. Seine Verlegenheit war peinlich. Ich zündete mir eine von meinen Zigaretten an, um die Pause zu überbrücken. Wissen Sie, Mr. Vachi, es handelt sich um meine Frau. Er drückte seine Faust sacht in die andere Hand. Ich habe meine Frau Anfang 1918 in Rom kennengelernt. Es war kurz nachdem die Italiener bei Caporetto zusammengeklappt waren und sich über den Piave zurückgezogen hatten. Und dachte damals in den Generalstäben, die Österreicher hätten es auf das Industriegebiet um Mailand abgesehen. Ja, jedenfalls, wir und die Franzosen schickten Kanonen und Truppen nach Italien, um den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Papa, darf ich dir Major Herbert Clandon Hartley vorstellen? Major Clandon Hartley ist verwundet und wir werden ihn bei uns hier gesund pflegen. Der Alte war über 70. Bankier in Rom und reich wie Croesus. Die beiden Töchter hießen Maria und Serafina. Maria war 25 und Serafina 2 Jahre jünger. Battista, der einzige Sohn der Familie, 32. Wann kommst du zurück? Bald, Maria, bald. Der Krieg wird nicht mehr lange dauern. Liebst du mich? Ja, ich liebe dich. Wir werden heiraten, Maria. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Im Frühjahr wurde ich nach Frankreich zurückversetzt. Gegen Ende 1919 haben sie mich dann rausgeschmissen, weil nur noch meine halbe Lunge funktionierte. Natürlich bin ich sofort nach Rom zurück. Ein paar Wochen darauf haben wir unsere Verlobung bekannt gegeben. Kurz darauf dann das Unglück. Hast du das unterschrieben? Ja, warum? Was ist damit? Mit diesem Papier verpflichtest du dich, zwei Herren aus dem Kriegsministerium, die für den Verkauf von Maschinengewehren zuständig sind, 25% von der Verkaufssumme zu zahlen. Was? Von 25% weiß ich nichts. Ich habe allerdings durch Batista 4.000 Pfund in ein Maschinengewehrgeschäft mit Syrien investiert. Und was ist das hier? Das ist deine Unterschrift, oder ist sie das nicht? Aber ich habe doch nicht gewusst. Batista hat... Batista. Was hat Batista damit zu tun? Batista hat mir das Geschäft vorgeschlagen. Batista! Schon die Art und Weise, Batista! Wie Batista ins Zimmer trat, machte mir klar, dass ich hereingelegt worden war. Was soll ich dazu sagen, Vater? Ich habe keine Ahnung von der Sache. Ich schwöre bei der Mutter Gottes um die Ehre unserer toten Mutter. Wie kannst du? Major Clinton Hartley, ich fordere Sie hiermit auf, unser Haus umgehend zu verlassen und nie wieder zu betreten. Die Verlobung mit meiner Tochter wird selbstverständlich gelöst. Sollten Sie Italien innerhalb von 24 Stunden nicht verlassen haben, werde ich Sie verhaften lassen. Also bin ich losgezogen. Habe dabei aber noch eine Dummheit gemacht. Ich habe Maria gegen den Willen ihres Vaters mitgenommen. In Basel sind wir getraut worden. Selbstverständlich wurde Maria von ihrem Vater enterbt. Das gesamte Vermögen ging an ihren Bruder. Sie weiß genau, was ihr Bruder mir angetan hat. Trotzdem ist sie außer sich vor Freude gewesen gestern, als sie ihn wiedergesehen hat. Witze hat er gerissen über die Art, wie er mich damals behandelt hatte. Natürlich gehört ihm jetzt das ganze Vermögen. Ja, Gott. Wenn ich einen Revolver zur Hand gehabt hätte, ich hätte ihn niedergeknallt. Sie finden mich wahrscheinlich saudumm. Ich murmelte irgendwas. Wir müssen hier weg. Von Marseille geht jeden Morgen ein Schiff nach Algier. Das Dumme ist, habe mit dieser Reise nach Algier nicht gerechnet. Außerdem ziemliche Rechnung vom Ketchup. Kann Schnorrer selber nicht ausstehen. Wenn Sie mir vielleicht bis Ende des Monats 2.000 Franken leihen könnten, täten Sie mir einen großen Gefallen. Ich brauche wohl nicht zu sagen, wie dankbar ich wäre. Ich starrte ihn hilflos an. Tut mir leid. Ich habe keine 2.000 Franken. Es tut mir furchtbar leid. Meine Auftraggeber haben mir noch nichts für die Aufnahme in Toulon bezahlt. Sonst noch was? Ich bin gestern Abend im Garten von jemandem niedergeschlagen und durchsucht worden. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Wer war der Mann? Das weiß ich nicht. Ist Ihr Zimmer durchsucht worden? Ich glaube ja, zwei Rollfilme aus meinem Koffer sind weg. Ist sonst noch was weggenommen worden? Nein. Passen Sie genauer auf. Sie gehen jetzt direkt ins Hotel zurück, sprechen mit Köche und melden ihm, dass Ihr Koffer aufgebrochen worden ist und verschiedene Sachen gestohlen worden sind. Ein silbernes Zigarettenetui und eine Schachtel mit einer Brillantnadel und eine goldene Uhrkette und zwei Filme. Machen Sie Theater, erzählen Sie den anderen Gästen, aber holen Sie auf keinen Fall die Polizei. Aber ist Ihr Koffer aufgebrochen worden? Dann brechen Sie ihn selber auf. Aber ich habe kein Zigarettenetui und keine Brillantnadel. Natürlich haben Sie keine. Sie sind doch gestohlen worden. Also nun los. Das ist doch unmöglich, unsinnig. Sie können mich nicht dazu zwingen. Dann noch mal. Geh schon auf. Nochmal. So. Außer Köche, der sich in der Badehose ahlte, waren noch die Amerikaner, der alte Duclos und Monsieur Froschauge mit Freunden da. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ich kenne Grenoble wie meine besten Taschen. Entschuldigen Sie. Ja? Entschuldigen Sie, Monsieur, es tut mir leid, dass ich Sie störe. Aber ich muss Sie leider bitten, mit mir auf mein Zimmer zu kommen. Ja, ich komme mit. Wenn Sie mich bitte entschuldigen. Er hob seine Sandalen auf und zog seinen Bademantel an. Unter den neugierigen Blicken der anderen verließen wir den Strand. Ein goldenes Etui, haben Sie gesagt. Ich warf ihm einen raschen Blick zu. Ich bekam einen Schreck. Hatte ich, als wir vom Strand heraufkamen, gesagt, es sei ein goldenes? Nein! Nein, ein silbernes Etui, innen vergoldet. Aha. Mein Monogramm JV ist in einer Ecke eingraviert. Ja. Und die Außenfläche ist geprägt. Mhm. 10 Zigaretten gehen hinein und das Gummiband. Er schrieb alles sorgfältig auf. Außerdem 2 Rollfilme. Kontaktsfilme, sie waren belichtet. Ach, Sie haben eine Kontakt? Sie haben sich doch wohl vergewissert, ob der Apparat noch da ist. Mein Herz setzte für 2 Schläge aus. Ich hatte eine große Dummheit gemacht. Nein, ich hatte ihn in der Kommode. In der Kommode. Ich ging zur Kommode, zog das oberste Schubfach auf und wühlte fieberhaft darin herum. Dann drehte ich mich langsam und dramatisch um. Weg! Das ist doch der Gipfel! Der Apparat ist 5000 Franc wert! Ich verlange, dass auf der Stelle etwas geschieht, Monsieur. Ja, selbstverständlich wird etwas geschehen, Monsieur. Aber im Falle des Fotoapparates ist das gar nicht nötig. Bitte. Ich blickte in die Richtung, in die er mit dem Kopf wies. Da lag auf dem Stuhl neben dem Bett eine Contax, komplett mit Ledertasche. Ich muss wohl vergessen haben, sie da hingelegt zu haben. Ja, oder der Dieb hat sie vergessen. Wir wollen hoffen, dass die anderen Sachen ebenso schnell wieder auftauchen. Mit den üblichen Floskeln, bitte keine Polizei und kein Wort zu den Gästen, der gute Ruf des Hotels und so weiter, verabschiedete er sich. Sobald ich meine Nachforschungen abgeschlossen habe, werde ich Ihnen berichten. Kaum, dass Köche die Tür hinter sich zugezogen hatte, untersuchte ich die Kontakts. F-64523-2. Es war tatsächlich meine Kamera. Als ich mich für den Strand umzog, fühlte ich mich wie eine Schachfigur. Eine Fliege, die ins Räderwerk geraten war. Ein scheußlicher, schleimiger Strom des Selbstmitleids quoll in mir hoch. Ich stand im Hemd da und betrachtete mich im Spiegel. Armer Irrer mit dürren Beinen. Sie sind doch ein erfahrener Mann, Monsieur Duclos. Ich wäre dankbar für Ihren Rat in einer heiklen Angelegenheit. Sie brauchen sich nicht zu genieren, Freund. Wenn Sie wegen der amerikanischen Miss Rat brauchen... Mir macht es im Augenblick mehr zu schaffen, dass aus meinem Zimmer verschiedene Wertgegenstände gestohlen worden sind, sagte ich. Haben Sie schon an den Mädchen gedacht? Hat sich heute Morgen an mich angemacht, nach dem Frühstück. Wollte 2000 Franc geliehen haben. Bot mir 5% Zinsen im Monat. Sie haben abgelehnt. Das ist verständlich. Wie komme ich dazu, Ihnen meine Reise nach Algier zu bezahlen? Soll er doch arbeiten, wie andere Leute. Und Sie meinen, er hat mich bestohlen? Nicht doch, Monsieur. Ich mache lediglich darauf aufmerksam, dass dieser Mensch keinen Beruf hat, dass er Geld braucht, dass er in höchster Not ist. Ich sah, dass die beiden Amerikaner aus dem Wasser kamen. Ich stand auf. Vielen Dank, Monsieur. Einstweilen müssen wir uns natürlich diskret verhalten. Vielleicht können wir später noch weiter darüber sprechen. Ich verbeugte mich. Als ich bei den Geschwistern ankam, war Duclos bereits mitten im Gespräch mit dem französischen Pärchen und dem Ehepaar Vogel. Aha, der Mann mit den Tagesneuigkeiten. Setzen Sie sich, Mr. Verdessin. Wir wollen die Wahrheit. Und zwar komplett. Komplett war die Darstellung, die ich Ihnen gab, ohne Zweifel. Die Wahrheit freilich stand auf einem anderen Blatt. Wenn wir die Sache mal ernsthaft angehen, wieso ist Papa Schweizer heute Morgen im Flur rumgeschlichen? Das ist nicht auf dem Flur von Mr. Verdessi gewesen. Welche Zimmernummer haben Sie, Mr. Verdessi? Nummer 6. Sie begann, ihre Arme mit Öl einzureiben. Es ist auf der anderen Seite gewesen, wo der Freund von Monsieur Cocci wohnt. Ich nahm eine Handvoll Sand und ließ ihn durch die Finger rennen. Welche Nummer ist das? 14, glaube ich. Ich habe Durst, Warren. Zu Befehl, schöne Lady. Was darf es sein? Das überlasse ich ganz deiner Fantasie. Mr. Verdessi? Dasselbe. Eine Weile saßen wir schweigend da. Warren sagt, an Ihnen ist irgendwas Geheimnisvolles. So? Er sagt, Sie sehen aus wie ein Mensch, der etwas zu verbergen hat. Außerdem sagt er, es ist unnatürlich, dass jemand mehr als eine Sprache spricht. Ich glaube, er hofft im Stillen, dass Sie sich als Spion oder irgend sowas Aufregendes entpuppen. Als Spion? Ich hab's Ihnen doch schon gesagt. Sie dürfen nicht ernst nehmen, was er sagt. Sie lächelte mich wieder an. Ihre Augen, klug und erheitert, trafen über den Tisch hinweg die meinen. Plötzlich hatte ich den dringenden Wunsch, mich ihr anzuvertrauen. Ich wollte ihr sagen, ich sei tatsächlich ein Mensch, der etwas zu verbergen habe. Wollte ihr Mitgefühl, ihre Hilfe gewinnen. Ich beugte mich über den Tisch. Ich möchte gerne... Die Kellner haben auf der Terrasse zu tun. Da habe ich selber gebracht. Hier, bitte. Ich aß nicht sehr viel zum Mittag. Erstens fing mein Kopf wieder an zu schmerzen. Zweitens erhielt ich zugleich mit meiner Suppe eine Nachricht von Köche. Der Geschäftsführer wäre dankbar, wenn Monsieur Verdessi es möglich machen könnte, ihn nach dem Essen in seinem Büro aufzusuchen. Okay. Ach ja, Monsieur Verdessi. Bitte kommen Sie rein. Ein Stuhl? Also, zur Sache. Ich hoffe, Sie haben befriedigende Nachrichten für mich, Monsieur. Es tut mir sehr leid, Monsieur, aber meine Nachforschungen sind absolut ergebnislos geblieben. Das ist schlecht. Sehr schlecht. Wirklich sehr schlecht. Ich bin zu der Ansicht gekommen, Monsieur, dass dies ein Fall für die Polizei ist. Nun wurde es schwierig. Béguin hatte ausdrücklich gesagt, keine Polizei. Das möchten Sie doch sicher vermeiden, Monsieur. Denken Sie doch an den Skandal. Leider ist der Schaden schon geschehen. Nicht genug damit, dass meine Gäste von der Angelegenheit wissen und darüber sprechen. Es tut mir leid, das zu hören. Ich stelle fest, dass Sie keineswegs Stillschweigen bewahrt haben, sondern in höchst bedauerlicher Weise mit den anderen Gästen darüber gesprochen. Ich habe Monsieur Duclos vertraulich um Rat gefragt. Ja und? Darf ich fragen, was für einen Rat Monsieur Duclos Ihnen gegeben hat? Er hat mir geraten, die Polizei zu holen. Ja, dann sind wir völlig einer Meinung, Monsieur. Hier, jetzt haben Sie die Gelegenheit. Einen Augenblick, Monsieur Köche. Ich halte es nicht für erforderlich, die Polizei zu holen. Ja, das habe ich mir gedacht. Auf alle Fälle wäre die Polizei eher lästig als nützlich. Ich kann Ihnen durchaus glauben, dass die Polizei für Sie äußerst lästig wäre. Das verstehe ich nicht ganz. Nein? Ich bin seit einer Reihe von Jahren im Hotelfach, Monsieur. Ich bin überzeugt, Sie werden es vertragen, wenn ich Ihnen sage, dass ich schon öfters mit Herren Ihrer Sorte zu tun hatte. Ich habe gelernt, vorsichtig zu sein, wissen Sie? Als ich Sie fragte, ob Sie von einem goldenen Zigarettenetui gesprochen hätten, haben Sie gezögert und sich aus der Affäre gezogen, indem Sie sagten, es sei aus Gold und Silber zugleich. Ein bisschen zu ausgetüftelt, mein Freund. Und als ich in Ihr Zimmer kam, ist mir ein Teil von einer Schere aufgefallen. Lag neben dem Koffer auf dem Boden. Der Rest der Schere lag auf dem Bett. Sie haben zweimal hingesehen, aber nichts darüber gesagt. Warum? Sie haben gewusst, dass Sie damit den Koffer selbst aufgebrochen haben. Das ist doch lachhaft! Als ich Sie darauf aufmerksam machte, dass Ihr Fotoapparat auf dem Stuhl läge, da war Ihre Erregung durchaus echt. Offenbar fürchteten Sie in dem Augenblick, es wäre wirklich etwas gestohlen worden. Ich verwahre mich in aller... Ich bin noch nie so... Das Einzige, was ich immer noch rätselhaft finde, ist Ihr Motiv. Das ist eine ungeheuerliche Anschuldigung, Monsieur. Ich bin noch nie so beleidigt worden. Ich werde... Polizei holen? Bitte, hier ist das Telefon. Ich habe nicht die Absicht, diese Farce weiter mitzuspielen. Sehr klug von Ihnen. Sie sind mir schon seit Ihrem ziemlich langen Besuch bei der Polizei am Donnerstag verdächtig vorgekommen, Wadashi. Ich bin durchaus einer Meinung mit Ihnen, dass es nicht wünschenswert ist, den gegenwärtigen Zustand so zu belassen. Ich habe daher Ihre Rechnung ausgeschrieben. Sie verlassen das Hotel morgen früh. Nach Ihrem skandalösen Benehmen habe ich sowieso nicht die Absicht gehabt, noch länger zu bleiben. Ja, ist gut. Hier, Ihre Rechnung. Ich prüfte die Rechnung ostentativ auf Fehler. Kindisch. Es waren keine Fehler darin. Mein Geld reichte gerade. Besten Dank, Monsieur. Ich bedauere, dass ich nicht hoffen kann, Sie wieder in unserem Haus zu begrüßen. Ich verbeugte mich. Damit hätten Sie sowieso nicht rechnen können. Als ich oben in meinem Zimmer ankam, zitterte ich am ganzen Leib. Mir wurde auch nicht gerade besser, als ich bemerkte, dass die Handtücher, die Obstschale und sämtliche anderen beweglichen Gegenstände aus dem Besitz des Hotels, nur die Bettwäsche nicht, entfernt worden waren. Sätze kamen mir in den Kopf, die ich Köche hätte sagen sollen. Kalte, scharfe Sätze, die das höhnische Lächeln von seinem Gesicht weggewischt hätten. Schuld an meinem Dilemma war allein Béguin. Wenn ich ein gewöhnlicher Bürger wäre und ein Konsul für meine Rechte eintreten würde, hätten Sie das nicht gewagt. Bin ich für Sie so eine Art Versuchskaninchen, das Sie zu einem verrückten Experiment benutzen? Was gibt Ihnen eigentlich das Recht, mich in eine so unwürdige Lage zu bringen? Das Meer lag wie eine große blaue Glasscheibe in der Sonne. Unendlich friedlich. In seinen kühlen Tiefen brauchte man keine Ängste mehr zu haben. Keine Zweifel, keine Ungewissheit. Ich konnte an den Strand hinunter und ins Wasser gehen und aus der Bucht hinaus schwimmen ins offene Meer. Ich konnte immer weiter schwimmen, bis meine Arme zu müde wären, um mich an Land zurückzutragen. Ein paar Augenblicke der Qual und ich würde sanft vergehen. Reiß dich zusammen. Zuerst Selbstmord und jetzt hältst du Selbstgespräche. Es ist 3 Uhr. Bis heute Abend musst du hier jemanden ausfindig machen, der die andere Kontakte hat. Weiter nichts. Das ist doch wohl nicht so schwer. Du brauchst nur in den Zimmern der Leute nachzusehen. Fang bei Schimmler an. Er läuft unter falschem Namen herum, sagt, er sei Schweizer und ist in Wahrheit Deutscher. Und er steckt mit Köche unter einer Decke. Du bist noch nicht erledigt, Josef Vardashi. Aber streng deinen Verstand an. Schimmler ist gefährlich. Er ist derjenige, der dir gestern Abend über den Kopf geschlagen hat. Also los, an die Arbeit. Der Salon war leer. Auf Zehenspitzen schlich ich mich ans Fenster heran. Ja, da saß er auf der oberen Terrasse und las, wie gewöhnlich, die Pfeife im Mund, den Kopf konzentriert über das Buch gebeugt. Wenige Augenblicke später stand ich vor dem Zimmer Nummer 14. Den Abgrund zwischen Denken und Handeln zu überwinden, ist oftmals eine mühsame Angelegenheit. Sich vorzustellen, wie man das Zimmer eines anderen durchsucht, ist einfach. Es zu tun, schwer. Das fängt schon mit dem Öffnen der Tür an. Es ist nicht allein die Angst, entdeckt zu werden, die einen abschreckt. Es ist das Gefühl für den Schutz der Privatsphäre, welches zerstört wird. Ich stand da und suchte nach Ausflüchten, um diese Schuldgefühle loszuwerden. Vielleicht hatte Mary Skelton sich in der Zimmernummer geirrt. Vielleicht sollte ich noch etwas länger warten. Möglicherweise hatte er die Kamera schon weggeworfen. Die Tür ist abgeschlossen, irgendjemand könnte vorbeikommen, wenn ich gerade irgendjemand könnte. Das Zimmer war leer. Ich wartete eine Sekunde, dann ging ich hinein und machte die Tür hinter mir zu. Die Heldentat war vollbracht. Ich brauchte nicht lange, um festzustellen, dass kein Koffer da war. Alle Schubladen waren leer, bis auf die oberste. Sie enthielt ein stark verwaschenes weißes Hemd französischer Herkunft, eine graue Krawatte mit Berliner Etikett, einen kleinen Taschenkamm, ein paar Socken mit großen Löchern in den Fersen, eine Garnitur sauberer, aber zerknitterter Unterwäsche, hergestellt in der Tschechoslowakei, eine Packung Seifenflocken und eine Dose französischen Tabak. Eine Kamera war nicht da. Ein einziger Anzug und ein schwarzer Regenmantel hingen darin, sonst nichts. Der Anzug grau und fadenscheinig an den Ärmeln, der Regenmantel am Saum eingerissen. In der linken Innentasche fand ich zwei Pässe, ein deutscher und ein tschechischer. Emil Schimmler, Journalist, geboren 1899 in Essen. Und ich hatte Schimmler weit über 40 geschätzt. Zwei französische Wiesen von 1931 und eine Garnitur sowjetischer Wiesen 1932. Eins aus der Schweiz vom letzten Jahr und ein französisches vom Mai des laufenden Jahres. Paul Zisser, Handelsvertreter, geboren 1895 in Brünn. Ausgestellt am 10. August 1934. Er enthielt zahlreiche deutsche und tschechische Visastempel. Zisser war offenbar ausgiebig auf der Strecke Berlin-Prag hin und her gereist. Die Schritte hörte ich erst, als sie dicht vor der Tür waren. Ich konnte die Pässe gerade noch rechtzeitig in die Tasche rammen und den Anzug in den Schrank stopfen, ehe die Türklinke herunterging. In den paar Sekundenbruchteilen, die folgten, war es, als erstarrten mein Kopf und mein Körper. Ich stand da und glotzte stumpfsinnig auf die Klinke. Ich wollte schreien, mich im Schrank verstecken, zum Fenster hinausspringen, mich unter dem Bett verkriechen, doch ich tat nichts von alledem, ich glotzte nur. Emil Schimmler warf das Buch auf das Bett und wollte gerade auf die Kommode zugehen. Da trafen sich unsere Augen. Ich sah, wie er zusammenfuhr. Dann ging er ganz langsam zur Kommode und nahm die Dose Tabak heraus. Er begann, sich die Pfeife zu stopfen. Die Stille war fast unerträglich. Ich fürchte, Sie werden hier nichts Wertvolles finden. Ich habe gar nicht gehört. Ersparen Sie mir Ihre Unschuldsbeteuerung. Möchten Sie den Geschäftsführer lieber hier sprechen oder in seinem Büro? Ich habe Ihnen nichts weggenommen. Ich habe nichts beschädigt. Sie haben keinen Grund, mich anzuzeigen. Mein lieber Herr Vardashi, Sie sind der Polizei bereits bekannt. Was Ihnen an Ausreden einfällt, können Sie bei dem Kriminalbeamten vorbringen. Ich war der Verzweiflung nahe. Fieberhaft suchte ich nach einem Ausweg. Ich hatte nur noch eine Karte auszuspielen. Ich spielte sie aus. Und wer wird die Anzeige erstatten? Herr Heinberger aus der Schweiz? Herr Emil Schimmler aus Berlin? Oder Paul Zisser aus der Tschechoslowakei? Er drehte sich langsam um und sah mich an. Seine ausgehöhlten Wangen waren totenbleich geworden und die Ironie in seinen Augen hatte sich in kalten Hass verwandelt. Er kam auf mich zu, packte mich am Hemd und zog mich zu sich heran, bis mein Gesicht wenige Zentimeter von dem seinen entfernt war. Ich war so erschrocken, dass ich mich zu wehren vergaß. Nein, Sie sind kein Dieb, kein ehrlicher Gauner, sondern ein schmieriger kleiner Spitzel und ein Hinterhältiger obendrein. Wie lange betreiben Sie das Geschäft schon, Wattersee? Oder wie Sie sonst heißen? Hat man Sie für diese Aufgabe ausgesucht oder sind Sie aus den Prügelzellen aufgestiegen? Er versetzte mir einen heftigen Stoß, sodass ich an die Wand zurücktaumelte. Ich glaube, wenn ausgerechnet Sie mich einen Spitzel nennen, so gehen Sie ziemlich naiv vor. Finden Sie nicht auch? Der Fall ließ sich leichter an, als ich gedacht hatte. Die Hauptsache war, jetzt herauszubekommen, was er mit der Kamera gemacht hatte. Den Schlag von gestern spüre ich immer noch. Und falls Sie diese beiden Rollfilme nicht schon ruiniert haben, hätte ich Sie gern zurück, ehe die Polizei kommt. Was haben Sie übrigens mit der Kamera gemacht? Wer sind Sie? Was wollen Sie? Sind Sie von der Polizei? Ich habe etwas mit der Polizei zu tun. Was haben Sie mit der Kamera gemacht? Setzen Sie sich, Wattersee. Warum? Setzen Sie sich hin. Dort, auf den Stuhl. Ich setzte mich. Was ich Ihnen erzählen will, ist eine lange Geschichte. Sie fängt im Jahr 33 an. Ich war Chefredakteur des Berliner Telegrafenblattes. Eine sozialdemokratische Zeitung. Sie existiert nicht mehr. Es war keine schlechte Zeitung. Los, weg da! Los, an die Wand! Verschwindet, ihr roten Dreckschweine! Jetzt ist Schluss mit eurer bolschewistischen Hetzpropaganda! Verpiss euch! Jetzt fliegt ihr mit in die Luft! In der gleichen Nacht... Hauptmann, Polizei, los, machen Sie auf! Machen Sie auf, Polizei, schnell, komm! Was? Wie können Sie... Emil Schimmler? Was? Sie sind verhaftet. Ziehen Sie sich an und machen Sie kein Theater. Emil, Deutsche. Und der Handschuh. Papi, Papi, bleib bei mir, bleib bei mir! Los, los, machen Sie schon, wir haben nicht ewig Zeit. Los! 3 Monate Untersuchungshaft ohne Anklage... Ohne Verhöre wurde ich in ein Konzentrationslager gebracht, in der Nähe von Hannover. Sie lassen uns einen riesigen Berg Steine von der einen Seite des Platzes zur anderen schleppen und wieder zurück. Wenn du eine Pause machst oder dich nur aufrichtest, bekommst du die Peitsche übergezogen und eine Woche Einzelzelle. Sie wollen Tiere aus uns machen. Wenn du nicht aufpasst, dann wirst du eines. Sie haben es auf deinen Verstand abgesehen. Sie können es sich und uns sehr viel leichter machen, Herr Schimmler. Wenn Sie hier unterschreiben, verzichten Sie auf die deutsche Staatsangehörigkeit. Sie verpflichten sich, Deutschland umgehend zu verlassen und niemals wiederzukommen. Ich hätte alles unterschrieben, um bloß rauszukommen. Schaff's nicht mehr. Wenn du hier rauskommst, geh nach Prag, Lasek, Gasse 14. Ich schaff's nicht. 2 Monate blieb ich in Paris und arbeitete ein bisschen für Zeitungen. Dann entschloss ich mich, doch nach Prag zu gehen und die Adresse aufzusuchen. Es stellte sich heraus, dass es die Zentrale der Untergrundpropaganda-Organisation der deutschen Kommunisten war. Nach einiger Zeit fing ich an, für die Partei zu arbeiten. Die Haupttätigkeit bestand darin, Nachrichten nach Deutschland zu schmuggeln. Wirkliche Nachrichten. Ich bin in dem Jahr damals über 30 Mal als Handelsreisender mit Musterkoffer nach Deutschland hineingefahren. Bis mein Kontaktmann auf einem kleinen Bahnhof von der SS verhaftet wurde. Ich musste raus aus der Tschechoslowakei und ging in die Schweiz. In Zürich bekam ich dann einen Brief aus Prag, dass meine Identität als Paul Zisser aufgedeckt wäre und die Gestapo wüsste, dass ich Schindler heiße. Seitdem bin ich ständig auf der Flucht. In der Schweiz wimmelt es von Gestapo-Agenten. Die Leute aus Prag haben mich zur Küche geschickt. Er ist einer von uns. Es ist zu gefährlich für mich hier. Vor ein paar Wochen hörten wir, dass ein Gestapo-Agent nach Frankreich geschickt worden ist. Es ist erstaunlich, was diese Luxer alles aufstöbern. Ich habe versucht, mein Aussehen zu verändern, ohne großen Erfolg. Der Agent, den sie geschickt haben, ist schon hier. Glaube ich jedenfalls. Er wartet nur auf den geeigneten Moment. Jetzt, da sie meinen richtigen Namen wissen, brauchen sie mich nicht mehr zu entführen, um mich nach Deutschland zurückzubekommen. Wieso kann man sie zwingen, wenn man weiß, dass sie Schimmler heißen und nicht Sissa? Das ist ganz einfach. Meine Frau und mein Sohn sind noch in Deutschland. Sie lebt mit dem Jungen bei ihrem Vater. Solange ich nicht von ihr höre, dass sie verhaftet ist, kann ich mich weiter versteckt halten. Ich habe seit 4 Monaten nichts von ihr gehört. Ich selber kann ihr natürlich nicht schreiben. Köcher hat über seine Ausweichadresse in Toulon versucht, Briefe rauszubekommen. Aber bis jetzt ist keine Antwort da. Wenn ich nicht in den nächsten Tagen von ihr höre, muss ich zurück. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Kann ich Ihnen trauen, Watassi? Selbstverständlich, Herr Heinberger. Ich wollte mehr sagen, doch ich konnte nicht. Als ich die Tür hinter mir zuzog, sah ich, wie er langsam die Hände vors Gesicht hob. Ich ging schnell. Eine andere Tür wurde schnell geschlossen. Als ich wieder in meinem Zimmer war, holte ich Begins Liste hervor und betrachtete sie einen Augenblick. Dann strich ich 3 Namen aus. Albert Köche, Susanne Köche und Emil Schimmler. Sie hörten Nachruf auf einen Spion von Eric Ambler. Hörspiel in 3 Teilen von Walter Adler. Teil 2. Das Gute und das Böse. Es sprachen Josef Wodaschi, Christoph Eichhorn, Michel Begas, Lambert Hamel, Robert Duclos, Horst Bollmann, André Roux, Pedro Gavaida, Warren Skelton, Matthias Hase, Mary Skelton, Verena von Beer, Walter Vogel, Siegfried Kernen, Herbert Clinton Hartley, Hans-Peter Hallwachs, Mary Clinton Hartley, Elettra De Salvo, Emil Schimmler, Gottfried John, Albert Köche, Jürg Löw, sowie Evelyn Matsura, Christiane Lasenga, Christoph Pragua, Wolfgang Rüther, Alois Gerg, Fabio Sarno und andere. Ton und Technik, Theresia Singer und Elke Tratnik. Regieassistenz, Petra Feldhoff. Regie, Walter Adler.